Tony nicht besser wie ich. Drum gesagt, ich will nicht mitmischen. Und die Nachbarn sind jetzt da. Und die ganze Scheiße sind nicht klar. Will ich das sehen? Will das nicht von vorne sein? Schluss! Aus! Ende! Ich habe genug! Und ich bin da lang! Muss schnell vergessen! Und dann ist immer scheiße! Und die Liebe, sie war zu lang. Die Hälfte der Jahre ist aufgetan. Die Monat macht einen Gang. Dann ist es zwar zu dumm und wenig. Glück für alles Gute. Und das muss einmal besser machen. Glück für alles Gute. Und das muss einmal besser machen. Schluss und Raul. Ich habe genug. Und nichts an allein. Ich will vergessen. Und das ist immer scheiße. Ich habe genug. Und du bist an der Lage. Du musst ihn vergessen. Und er ist nicht wahr. Für alles Gute. Und dass du es einmal besser machst. Ich wünsche euch alles Gute. Und dass du es einmal besser machst. Schluss! Es ist aus! Ende! Okay. Ich habe genug! Und du bist an der Land! Ich muss es vergessen! Und der Welt wird nur scheiße! Ich habe genug! Du bist an der Land! Ich muss es vergessen! Und der Welt wird nur scheiße! Schluss! Es ist aus! Ende! Ende! Ende! Und der Abend kommt, dein Zimmer ist verraucht. Immer noch allein. Und der Morgen graut, dein Zimmer ist verraucht. Bist immer noch allein. Doch du weißt, das Warten lohnt sich nicht. Es war ein Leben. Richtet sich nach innen, ein Licht am Horizont, eine Fackel in deinem Scheißgehirn. Verkleinter, es gibt dich noch. Und du reißt danach dein Fenster auf, du den Fuß auf die Fensterbank. Und du springst und du lässt dich fallen, ein irres Kichern, ein Tausend in den Ohren. Was wird Spaß an allein zu sein? Was wird Spaß an allein zu sein? Schluss! Schau! Brenne!